طيب، بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, barakallahu fikum, mit der Erklärung von Riyadu al-Salihin und wir sind bei Kapitel 45, Besuch von Ahlul Khair, von Wohltätern, dass man mit ihnen bleibt, dass man mit ihnen sitzt und dass man für sie Bittgebet macht. Wir haben schon ein paar Hadithe genommen, heute machen wir inshallah weiter. إذا بارك الله فيكم، درسنا باللغتين العربية والألمانية، وبإذن تعالى سنكمل في الباب 45 من رياض الصالحين، ونحن نتكلم عن باب زيارة أهل الخير ومجالستهم. 77 بعد 300، وعن أسير ابن عمرو ويقال ابن جابر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأله: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص؟ فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص، فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص، فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال لي عمر: لقيت عمر؟ قلت: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. هو في رواية لمسلم عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له قد كان بها بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. هذا الحديث بارك الله فيكم هو من باب إكرام العلماء والصالحين وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم ودعوتهم للزيارة. فهذا بالنسبة لأويس القرني رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وقال: خير التابعين رجل يقال له أويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة التابعين الذين سيكونون أتباعا للصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا بأن هذا الرجل سيكون اسمه أويس، وهو من أهل اليمن، من مراد، من قرن. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه مريضا به برص، ومن بره لوالدته يشفيه الله سبحانه وتعالى إلا موضع درهم، يعني موضع صغير يبقى. ففي هذا بارك الله فيكم أولا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء لم يكن يعرفه الناس ولا رآه الناس، وتحقق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا أويس القرني لا يعنى بذلك أنه أفضل من الصحابة أو أفضل من أهل العلم، وإنما بارك الله فيكم هذا الرجل لإحسانه لوالدته ولبر الوالدين الذي عنده بالنسبة للأم، الله سبحانه وتعالى رفع مكانته واستجاب دعاءه. ولو أقسم على الله، الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، إن استطعتم أن يدعو لكم أو أن يستغفر لكم فافعلوا، أو فمروه أن يستغفر لكم. فكان عمر رضي الله عليه لما يأتي وفد اليمن إلى الحج، كان يخرج عمر إليهم ويقول: أفيكم قرني؟ وكان يسأل دائما عنه، إلى أن لقيه عمر وانتبهوا، قال له: أنت اسمك أويس، من أمداد أهل اليمن، من مراد، من قرن، كان عندك أم تضر هذه الأم، وكان عندك برص وقد ذهب إلى موضع درهم. فهذه المعلومات كيف علمها عمر؟ علمها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الرجل الصالح أويس القرن توجه إلى الكوفة، فلما علم الناس به فترك الكوفة وذهب إلى مكان لا يدرى إلى أين ذهب. لذلك بارك الله فيكم بعض الناس رزقهم الله سبحانه وتعالى بشيء خاص عن الآخرين، مثل أويس رحمه الله سبحانه وتعالى. فإذا استغفر لأحد فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب. فكان أويس ما يستغفر لكل إنسان، وكان ما يظهر هذا الأمر. فالذي يقول بالكرامات حتى، فالكرامة صاحبها لا يظهرها بين الناس ولا يتفاخر بها كما فعل أويس. فلما علم به الناس أويس ذهب على وجهه، يعني راح إلى مكان ما يعرفه فيه الناس، لأن كل إنسان سيأتيه ويقول: استغفر لي. وهنا عندنا مسألة مهمة بارك الله فيكم، اللي هي مسألة طلب الدعاء من الآخر، وهذا سنتكلم عليه في الحديث الذي سيأتي بعده. فلذلك بارك الله فيكم الرجل الصالح أويس القرني، وهو خير التابعين، طلب منه عمر الدعاء، وهو أن يدعو له بالاستغفار، ففعل. فعمر حدث به غيره بهذا الأمر، فلما رجع الرجل من الحج إلى أويس، انتبهوا هذه مسألة مهمة، قال له استغفر لي، فقال له أنت يعني رجعت من الحج سفر صالح فأنت أولى بهذا، قال له لا استغفر لي، لأن عمر حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التزام الصحابة رضوان الله عليهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Das geht in diese oder in den Hadith. Das ist Hadith 377 bei mir, bei euch 372 in der deutschen Übersetzung von Riyad Salihin. Das geht um Uwais al-Qarn. Es geht um Uwais al-Qarn. Und dann will Barakallahu fikum nicht viel Zeit nehmen. Wenn ich das Ganze, die ganzen Versionen jetzt lese, dann werden wir lange dafür brauchen. Ich werde das kürzen, das wird die Geschichte kürzen von Uwais al-Qarni. Und dann erkläre ich natürlich einige Wörter, die mit dieser Geschichte zu tun haben. Es geht darum, wir reden in diesem Kapitel darüber, dass man gute Leute besucht und dass man versucht, diese guten Leute einzuladen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Alhamdulillah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erzählt, dass ein Mann von At-Tabi'in kommen wird, der ist der Beste unter Tabi'in. Und dieser Mann hat eine Mutter und er war leberkrank. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Gesundheit oder hat ihn geheilt, weil er gut zu seiner Mutter war. Außer ein Münzenfleck, was er hat von dieser Leberkrankheit. Wenn ihr diesen Mann trifft, dann bittet diesen Mann darum, dass er vor euch Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und Vergebung bittet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in Medina und er erzählt über eine Person, die kommt später. Diese Person kommt später. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, diese Person ist die beste Person unter Tabi'in. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat selber von Tabi'in gesprochen. Tabi'in, die sind die Leute, die den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt haben. Das wird die zweite Generation des Islam. Die erste Generation ist die Generation von Propheten und von den Gefährten, von Sahaba. Die zweite heißt Tabi'in. Die dritte, das sind die Leute, die ihn gefolgt haben. Asr al-Tabi'in, die Tabi'in-Epoche. Und dann die dritte Generation heißt Taba' al-Tabi'in. Das sind diejenigen, die folgen der zweiten Generation. Die erste Generation wird von der zweiten gefolgt, die zweite von der dritten und so weiter. Und deshalb das Schöne im Islam ist, dass wir diese Überlieferungsketten haben und dass unsere Religion ununterbrochen überliefert worden ist von einer Generation zu der anderen Generation. Die zweite Generation gibt es einen Mann, der ist nicht Sahabi, sondern dieser Mann, Barakallahu fikum, ist der beste Mann von der zweiten Generation. Und er heißt Uwais al-Qarn. Laut, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Laut, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt hat. Dieser Mann ist aus Jemen. Aus einem arabischen Stamm heißt Murad. Und das ist von einem größeren Stamm heißt Qarn. Das ist von einem Gebiet. Und bis heute gibt es diese Al-Qarniyin. Und dieser Stamm, arabische Stamm Murad, gibt es bis heute. Und die leben bis heute in Jemen. Ja. Umar al-Khattab hat das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, dass ein Mann aus Jemen kommen will und so weiter. Deshalb, was macht der Umar jedes Jahr? Als die Delegationen von den Pilgern von Jemen kamen, Jemen ist südlich von Mekka, dann ist Umar immer zu ihnen gegangen und er hat gewartet auf sie. Und wenn sie kommen, dann sagt Umar sofort, gibt es einen Mann von euch aus Qaran? Die sagen ja. Dann hat Umar jemanden von ihnen einmal getroffen. Er sagt, gibt es einen Mann von euch, der aus Qaran ist? Die haben ihm gesagt, ja, dieser. Dann ihm sagt, wie heißt du? Dann sagt Abdullah, Diener Allahs. Dann sagt, nein, nein, nein. Was hat dir deine Mutter vom Namen gegeben? Der hat ihm gesagt, Uwais. Umar hat gesagt, du bist das. Bist du aus Qaran? Er sagt, ja. Bist du aus Murad? Ja. Hast du eine Mutter? Ja. Warst du leberkrank? Ja. Und wirst du geheilt von Allah subhanahu wa ta'ala und du hast nur ein Münzenfleck noch? Der sagt ja. Der hat ihm gesagt, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Er sagte, es wird ein Mann aus Qaran kommen. So genau, wer das gesagt hat. Wenn das nicht ein Beweis ist, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, dann kenne ich keinen anderen Beweis mehr. Überlegt euch. Ich sage euch jetzt, in 50 Jahren wird ein Mann kommen, der ist so groß und so lang und aus diesem Gebiet und der hat so einen Fleck und sowas. Wie könnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sagen? Wie könnte er sowas erklären eigentlich? Ja? So detailliert. Weil es gibt Leute heute, die erklären, sagt man ja, in 10 Jahren werden wir vielleicht in einem Planeten leben. Ja, aber das ist sozusagen etwas, was man vermutet. Aber wenn man dir sagt, in dieser Ecke, in diesem Ort, dort, so, und diesen Fleck ist sehr wichtig. Er sagt, der hat noch einen Fleck von dieser Krankheit. Deshalb, barakallahu fikum, erstmal, diese Überlieferung ist ein Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Und dass er die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und dass er diese Prophezeiung gegeben hat und die Sahaba haben das von ihm übernommen. Und dass die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, treu sind. Treu sind. Das heißt nicht, dass Uwais al-Qaran jetzt besser als Sahaba ist. Oder besser als die anderen ist, weil sein Gebet angenommen wird. Nein. Aber das ist das ist ein Segen für Uwais al-Qaran. Warum? Weil er gut zu seiner Mutter war. Bist du gut zu deinen Eltern, dann wirst du gesegnet von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du Bittgebet machst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala von dir inshallah annehmen. Aber bei Uwais al-Qarani ist speziell, spezifisch bei dieser Person. Als Umar dann mit ihm gesprochen hat, der hat ihm gesagt, mach für mich Bittgebet, der hat ihm gesagt, du bist Umar al-Khattab, du bist sozusagen tausendmal besser als meine Person. Er sagt, nein, nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man dich trifft, dann soll man von dir Bittgebet verlangen, damit du, damit Allah uns verzeiht. Dann hat er für Umar Bittgebet gemacht. Umar sagte ihm, wohin willst du? Da hat ihm gesagt, ich möchte nach Kufa. Umar sagte ihm, soll ich sozusagen einen Brief schreiben an der Provinzleiter von Kufa, damit er sich gut wandelt? Er hat ihm gesagt, nein, lass mich mit dem Fußvolk, mit den normalen Leuten. Ich will mit ihnen sein. Dann war er dort, Uwais al-Qaran. Und dann kamen die Leute aus Kufa nochmal. Und als sie Hajj gemacht haben, dann hat Umar nochmal gefragt. Er wollte Uwais nochmal treffen, aber Uwais war nicht dabei. Aber eine Person hat gesagt, ja, ich bin. Umar hat ihm auch erzählt. Er hat dem Mann auch erzählt, was er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte. Dann ist dieser Mann zurück zu Uwais al-Qaran gegangen. Er hat ihm gesagt, ja, mach für mich auch mit Gebet. Er hat gesagt, aber du bist von Hajj zurückgekommen, das ist besser für dich. Er hat gesagt, nein, ich habe Umar getroffen. Und Umar, und Uwais sagte ihm, du hast Umar getroffen, ja? Er sagt, ja. Er sagt, ihr habt mir erzählt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gesagt hat. Sabarakallahu fikum. In diesem Hadith gibt es, wenn man gut ist, wenn man Tugend ist, wenn man seine Mutter oder sind Eltern gut behandelt, dann ist das ein Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala von dieser Person annimmt. Zweitens, bei Uwais ist das eine spezielle Sache, spezifische Sache. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ausdrücklich von diesem Mann gesprochen. Uwais ibn Amr al-Qaran. Er heißt Uwais ibn Amr al-Qaran. Ist das jetzt bei anderen Leuten so? Weil manche Leute heute reden von Karamat, Karama. Der Sheikh kommt und der sagt, ich habe diese Karama. Eigentlich, wenn man Karama hat, dann prahlt man nicht damit. Wenn Allah dir eine Gabe gegeben hat, du kommst nicht zu den Leuten und sagst, ich mache das und das und das. Und deshalb die Leute tun alles, was du willst. Uwais hat das nicht gemacht und er hat das von den Leuten nicht verlangt. Nicht wie unsere Leute heutzutage, die wal'iyadu billah die Religion missbrauchen. Einige, der nennt sich Sheikh und der redet immer von Karamat und Karamat. Was ist sein Karama? Der hat was gemacht und was getan. Damit die Leute ihm folgen und damit er die Leute betrügt, wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es gibt Karamat in unserer Religion. Karama bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala gibt einem guten Mann etwas Spezielles. Dieser gute Mann, erstmal soll der gute Mann Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Der soll nach Koran und Sunna leben. Der soll wirklich ein Vorbild Muslim sein. Aber nicht ein Mann, der nicht betet. Nicht ein Mann, der Haram begeht. Der hat kein Karama, dieser Mann. Aber die meisten von diesen Leuten sind eigentlich Magier. Und nicht Leute, die gottesfürchtig sind. Deshalb sollen wir aufpassen. In diesem Zusammenhang, weil viele Leute dieses Beispiel nehmen und sagen, schaut mal Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani wurde vom Propheten s.a.w. bestätigt. Der Prophet s.a.w. hat von ihm gesprochen, aber hat der Prophet s.a.w. von solchen Leuten heute, die Muslime wa'iyadu billah ausnützen und die Muslime auslachen, gesprochen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also aufpassen bitte zwischen den beiden Varianten. Das Thema, was wichtig ist hier, kann man jetzt zu einer normalen Person gehen und sagen, mach für mich Bittgebet oder bitte Allah für mich, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeiht und so weiter. Da kommt und da erklären wir inshallah. Wa'an Umar ibn al-Khattab, wa'an Umar afwan, wa'an Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qal, istadatu al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fil Umrah. Fa'adayna li waqal, لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك قال المؤلف حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلب دعاء من أحد من الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الدعاء المقبول ولا يحتاج أن يطلب الدعاء من غيره فانتبهوا هذه إذن بارك الله فيكم هذه الرواية ومشهورة بين الناس هذه الرواية ضعيفة بارك الله فيكم هذه الرواية ضعيفة سواء رواية أبي داود وكذلك رواية الترمذي والمشكل هنا هو هل يطلب المسلم من رجل يظن فيه الخير الدعاء يعني تظن في إنسان أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه الدعاء هل يجوز؟ اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من يرى أنه لا بأس من باب الخير ومنهم من يرى أن الأصل في ذلك المنع ما تطلب دعاء من أحد إنما تريد تدعو ادعو الله مباشر ما يدعو لك أحد ولكن لو طلبت منه الدعاء ليؤجر هو يعني يكون له الأجر لأنه لو دعا لك فالملائكة تؤمن ويأخذ هو أيضا الأجر فلا بأس أما أويس القرني فهذه حادثة خاصة ولا تعمم على البقية فالأصل يا أخوة أن المسلم الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى المسلم الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى أما إذا طلب من إنسان دعاء عام يعني يدعو للمسلمين فهذا يجوز ما في شيء أما الدعاء الخاص فلا يقول له ادعو الله يزوجني. الأصل أو ادعو الله يرزقني، الأصل أن الإنسان يبتعد عن هذا خير. خير، أنا ما أستطيع أقول حرام، ما أستطيع أقول حرام، وإنما أقول بقول أهل العلم الذي يقولون في ذلك كراهة، في ذلك كراهة، حتى تتوكل على الله. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لشدة توكلهم على ربهم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون أحدا، وكان الصحابي يكون فوق دابته فوق الحصان ويسقط صوت الصحابي فينزل من فوق الحصان ويأخذه توكلا على الله، ما يسأل الناس، ما يسأل الناس، يعمل هو ما يسأل الناس. فذاك الصحيح والأفضل للمسلم أن يدعو لنفسه وأن يدعو لغيره. فإذا أردت أن تعطي أخاك أجرا قلت له ادعو لي من باب تأجره هو فلا بأس. وإذا كان دعاء عام ادعو للمسلمين، ادعو الله يغير حال الأمة فلا بأس بذلك. لماذا يا أخوة؟ لأنه اليوم نشاهد هذا، اليوم نشاهد هذا، اليوم قال لك هذا رجل صالح روح قال لي يدعو لك. طيب من قال أن دعاءه سيقبل؟ وهل الرجل الصالح هو الذي والعياذ بالله يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانتبه لهذا يا رعاك الله. بارك الله فيكم. حديث تغاهم دات أخ تنزبسك ونصفى عمر بن الخطاب بريكتته إشبات دين بروفيت صلى الله عليه وسلم أم إلابنس دي كلاينه بيلغافات، كلاينه بيلغافات كيف نيكما دي عمره دوش تفيرن gewährte mir die Zeit dafür und sagte, mein Bruder, bitte vergiss nicht, uns in dein Gebet einzuschließen. Umar sagte, dies ist etwas, was ich für die ganze Welt nicht eintauschen möchte. Nach einer anderen Version sagte der Prophet ﷺ zu Umar, Bruder, schließ uns in dein Gebet ein. Dass diese Überlieferung wurde bei Abu Dawud und At-Tirmidhi überliefert. Diese Überlieferung, Barakallahu fikum, ist schwach. Diese Überlieferung ist eine schwache Überlieferung. Okay? Viele Leute mögen diese Überlieferung, aber diese Überlieferung ist schwach. Du kannst das nicht als Beweis nehmen. Du kannst das nicht als Beweis nehmen. Deshalb ausdrücklich sage ich nochmal, schwache Überlieferungen darf man in der Religion nicht anwenden und darf man in der Religion nicht verwenden als Beweise. Man darf das nicht machen. Da entfällt diese Sache. Der Autor sagt hier, ja, At-Tirmidhi sagte Hassan und Sahih. Ja, da muss man aufpassen. Wir haben immer Hadith-Lehre und wir haben Gelehrten, die die Hadithe forschen und die sagen uns, warum diese Überlieferung schwach ist. Wäre diese Überlieferung authentisch, dann könnte man sagen, könnte man sagen, okay, man kann, wenn du auch bessere Person bist als die anderen, du kannst ihnen sagen, mach für mich mit Gebet oder umgekehrt. Aber weil diese Überlieferung schwach ist und es gibt keine andere Überlieferung, die das belegen, deshalb haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Manche Gelehrten sagen, es ist kein Problem, dass du einem guten Mann sagst, mach für mich mit Gebet. Andere Gelehrten sagen, nein, das ist unerwünscht, sowas zu machen. Weil du selber mit Gebet machen solltest, für dich selber und für die anderen, du sollst auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Warum soll das mit Gebet von einem anderen angenommen und von dir nicht? Wenn die anderen sagen, oh Allah, du kannst sagen, ach, oh Allah. Sag ja, aber der ist gut und der ist besser. Ja, aber wie weißt du, ob er gut oder besser ist? Das weiß nur Allah. Sag ja, der praktiziert besser. Okay, der praktiziert besser, aber das heißt nicht, dass sein Bittgebet automatisch angenommen wird. Uwais sollte es doch wahr machen, sollte für die Leute Allah um Verzeihung bitten. Aber der ist nicht besser als Umar ibn al-Khattab. Und der ist nicht besser als die Sahaba. Aber bei diesem Mann, das war spezifisch, speziell. Aber bei den anderen, du kannst das nicht sagen. Deshalb darf man das erklären. Wenn du jemandem sagst, mach Bittgebet für uns alle, für die Umma, für die Muslime, geht. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist überhaupt kein Thema. Das geht, weil das allgemein ist. Wir machen Bittgebet, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime segnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime retten und so weiter. Das ist kein Problem. Zweitens, wenn du, pass auf jetzt bitte, wenn du jemandem sagst, mach für mich Bittgebet persönlich, dann gibt es zwei Ansichten. Manche Gelehrten sagen, das geht, aber das heißt, dass dein Tawakkul, dein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, nicht so richtig ist. Die anderen sagen, mach das nicht, das ist unerwünscht. Und das ist die zweite Ansicht ist eher stärker. Dann die dritte Möglichkeit ist, wir wissen, wenn du für einen Muslim Bittgebet machst, dann bekommst du Lohn. Dann sage ich dir, mach für mich Bittgebet. Nicht damit ich Nutzen bekomme, sondern ich will, dass du Nutzen bekommst, indem die Engel für dich Bittgebet machen. Also ich will dir Lohn geben. Ich mache dir Lohn. Sage, mach für mich Bittgebet. Und meine Absicht ist, wenn du sagst, oh Allah, verzeih ihm, dann bekommst du Lohn dafür. Weil die Engel sagen, für dich auch. Für dich auch. Beim Bittgebet. Sabarakallahu fikum, ein Muslim sollte für sich selber Bittgebet machen und er sollte auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Es gibt dafür klare Überlieferung. Der Prophet sagt, es werden 70.000 von meiner Umma ins Paradies kommen. Ohne Strafe, ohne Abrechnung. Die verlangen nicht nach Ruqya, die lassen sich mit Feuer nicht behandeln, sie glauben nicht an das schlechte Omen und sie vertrauen auf Allah. Dann vertraue auf Allah und mach Bittgebet für dich selber oder für deine Nation und das ist so richtig und diese Sache heutzutage ist das wie die Kirche geworden. Heutzutage ist wie die Kirche geworden. Man gibt 50 Euro dem Imam. Imam macht dann nicht Bittgebet. Ja, dann sagt der Imam, oh Allah. Und da wenn du ihm sagst, 200 Euro. Dann, oh Allah, mehr. Und wenn du ihm sagst, 400 Euro, dann wird das mehr gemacht. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Wisst ihr, das macht man in der Kirche. In der Kirche, die schreiben auf Papier. Das kommt so, wir haben sowas im Islam nicht gehabt. Das ist in der Kirche. Die schreiben auf Papier den Namen und die geben das dem Priester und der macht das. Aber wir Muslimen, wir haben eigentlich sowas nicht. Ah, es ist kein Problem, dass du zum Beispiel spendest und du machst Bittgebet. Es ist in Ordnung. Aber diese Art, heutzutage, ich war einmal in einer Moschee und auf einmal kommt einer und der steckt 20 Euro in meine Hand. Ich sage, was ist das? Er hat mir gesagt, Baraka. Ich habe gesagt, was ist Baraka? Segen. Segen, mach für mich Bittgebet. Ich habe gesagt, mach für dich selber. Der hat mir gesagt, ja, aber Segen. Ich habe gesagt, mein Sadaqa. Der wollte mir 20 Euro geben, dann muss ich für ihn Bittgebet machen. Ich habe gesagt, ach, ich nehme deine 20 Euro und spende das für die Moschee. Und danach sagst du, oh Allah, ich habe diese gute Tat gemacht. Deshalb, oh Allah, nimm mein Bittgebet an und mach für dich selber. Der hat mich so komisch angeschaut, was sage ich ihm? Weil er sowas nicht gehört hat. Der hat immer sozusagen, der hat das immer erlebt. Das ist genau, wenn du in einem Land bist und du betest immer nach einer Art und Weise, dann kommst du in ein anderes Land und du siehst, die Leute beten total anders. Oder du bist in einer Moschee und du betest immer nach einer Art und Weise und dann gehst du in eine andere Moschee und du siehst total was anderes. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, diese Leute haben keine Ahnung. Die wissen falsch. Oder du sagst, Subhanallah, ich habe keine Ahnung. Aber die wenigsten sagen, ich habe keine Ahnung. Denn man sollte die Religion lernen und man sollte wissen, Barakallahu fikum, wir müssen auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Natürlich, es gibt gute Leute. Natürlich bei uns im Islam, diese gute Leute, sollen wir zu ihnen gut sein und so weiter. Aber das heißt nicht übertreiben. Das heißt nicht übertreiben. Das heißt, als ob diese Leute fehlerfrei wären. Nein. Deshalb habe ich das Hadith erwähnt nochmal. Es gibt Leute, weil sie auf Allah so vertrauen, dann werden diese Leute ins Paradies kommen ohne Abrechnung und ohne Strafe. 70.000 und mit je 1.000 70.000. Mit je 1.000 70.000. La yastarqun la yaktawun la yatatayyarun ala rabbihim yatawakkalun. Ukasha ibn Muhsin stand auf, der sagte, oh Prophet, mach für mich Mitgebet, dass ich von diesen Leuten bin. Sag mal, ja, wer hat dem Propheten gesagt, mach für mich Mitgebet? Ja, der Prophet, natürlich, du sagst ihm, mach für mich Mitgebet. Aber der Prophet hat nicht immer Mitgebet gemacht, weil die Frau, die blind war, die kam zum Propheten. Sie hat gesagt, oh Prophet, und die Frau, die Epilepsie gehabt hat, oh Prophet, ich habe epileptische Anfälle, mach für mich Mitgebet. Der Prophet sagte, wenn du willst, mache ich es für dich Mitgebet. Aber wenn du Geduld zeigst, wirst du ins Paradies kommen. Da hat sie gesagt, mach nicht. Aber mach für mich Mitgebet, dass ich nicht entblößt werde während der Anfälle. Und der Prophet hat das für sie gemacht. Deshalb, Barakallahu fikum, wir müssen in bestimmten Themen niemals, wir dürfen niemals in bestimmten Themen den Propheten mit den anderen vergleichen. Die Sahaba haben sich gedrängelt. Wer das Wasser vom Propheten sallam, bekommt nach seinem Wudu, nach seiner Waschung, ja, jetzt machen wir mit einem anderen. A'udhu billah. Also aufpassen. Der Prophet sallam, ist der Prophet, der genießt in bestimmten Themen eine Sonderstellung. Aber das gilt nicht für jeden. Das gilt nicht zum Beispiel für einen Khoja oder Sheikh und so weiter. Sondern es gilt nicht für sie. Das war nur für den Propheten. Aber natürlich, es gibt Leute, die wollen die anderen ausnutzen. Natürlich werden ihnen das sagen. Man hat das mit dem Propheten gemacht, dann mach das mit mir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين فيصلي فيه ركعتين. الباب فيه كذلك زيارة الأماكن الصالحة. قباء يا أخوة بارك الله فيكم المسجد الأول في الإسلام مسجد قباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه ركعتين. وزيارة قباء زيارة قباء أجرها كعمرة. الأجر لزيارة مسجد قباء والصلاة فيه كأجر عمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء لأنه هذا من باب زيارة الأماكن الفاضلة، المساجد، الحرم، المدينة، ولكن ليس كل مكان. أما اليوم سبحان الله في بعض البلاد يزور القبور ويزور المراقد ويزور المشاهد ويظنون أنها خير من زيارة مكة والمدينة. فالبعض الناس نسمع اليوم يقول لك الكعبة يأتيها أو الحج كان فيه 3 مليون، لأن إحنا يجوا لكربلاء والنجف 10 مليون. هذا الأحمق يظن، يعني شوفوا الحماقة والغباء. أتقارن بين الكعبة وبين مكة وبين مكان فيه قبر لا يدرى قبر من؟ فقبر علي بن أبي طالب وقبر الحسين أصلا ما نعرف وينهم، أصلا غير معروف وينهم. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. ابن عمر رضي الله عليه erzählte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم oft die Moschee von Quba zu besuchen pflegte, sowohl reitend als auch zu Fuß, und dort immer zwei Rak'a betete. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Quba Moschee, das ist die erste Moschee im Islam. Die erste Moschee im Islam war nicht in Medina gebaut, sondern das war in Quba, gebaut. Quba ist ein Vorort vor Medina. Der Prophet blieb dort in der Auswanderung ungefähr eine Woche. Und er hat in dieser Woche die Moschee von Quba gebaut, sallallahu alaihi wasallam, und dann ist er weiter nach Medina. Und deshalb man sagt, die erste Moschee, was das gebaut worden ist im Islam, war die Moschee von Quba. Und der Prophet pflegte Quba jeden Samstag zu besuchen. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer Quba Moschee besucht, bekommt den Lohn für eine Umrah. Für eine Umrah. Nur Besuch der Moschee, zwei Rak'a beten, bekommst du den Lohn für eine Umrah. Weil wir sprechen auch über Besuch von guten Plätzen. Besuch von guten Plätzen. Gute Plätze sind Moscheen, wie zum Beispiel Al-Haram in Mekka, Al-Haram al-Madani, die Moschee vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina, Al-Aqsa-Moschee zum Beispiel, oder Moschee von Quba, dass man dort betet. Nicht, dass man bei Gräbern betet, wal-iyadu billah. Und nicht, dass man bei diesem Mashahid, die nennen das Mashahid, das geht man zu einem Ort, wo ein irgendjemand dort war und so weiter. Und wir haben das heute gehört, ja, manche sagen, in Mekka gab es 3 Millionen Muslime, aber in Karbala und Najaf 10 Millionen. Ich meine, das ist die größte Dummheit, dass man die Gräber besser als Mekka, als Kaaba ansieht. A'udhu billah. Ich meine, welcher vernünftige Muslim wird sowas sagen? Aber das ist durch wal-iyadu billah, durch diese Übertreiben. Und übrigens, man weiß nicht, wo das Grab von Ali ibn Abi Talib ist, und man weiß nicht, wo das Grab von Al-Hassan ist und wo das Grab von Al-Hussein ist. Wir wissen nicht. Das wird diese Gräber, die behaupten, die sind von Al-Hussein und von Ali in Karbala und Najaf und sowas, das ist alles gelogen. Gelogen. Das stimmt nicht. Trotzdem, man darf die Gräber besuchen, weil der Prophet sallam sagte, besucht die Gräber. Aber sowas zu machen, dass man um die Gräber Tawaf macht und dass man dort sich kriechen zum Grab geht, weil die Schia behaupten, die sagen, wenn du kriechend zum Grab von Hussein kommst, dann werden dir deine Sünden alle verziehen. Und das ist besser für dich als Hajj 70 Mal. Wallah, das sagen sie, weil das bringe ich nicht von meinem Bauch. Aber das sagen diese Leute. Oder andere, Sufis auch zum Beispiel, der sagt dir, Grab von Sheikh so, wenn du das besuchst. Ich war selber bei einem Grab von einem von diesem Sheikh. Die haben zwei Türen gemacht, haben die Leute Tawaf machen. Bevor sie jemanden begraben, die bringen die Leiche und die machen 7 Mal Runden. Sie tun 7 Mal Runden und dann begraben sie die Leute. Sagt man, ja, ich meine, warum redet ihr über diese Themen? Ja, was sollen wir sagen? Reden wir über Coca-Cola? Das ist die Sache. Das heißt, das geht um unsere Religion. Du gehst zu guten Plätzen. Der Prophet sagt dir, Quba, besuchst du Quba, bekommst du Lohn von Umrah. Besuchst du Kaaba, das Gebet in Haram, in Mekka, ist wie 100.000 Gebete woanders. Gebet in Medina, 1.000 Gebete woanders. Gebet bei Al-Aqsa, 500 Gebete. Da gibt es hier Beweise. Aber dass man zu irgendeinem Platz in Pakistan fährt, oder zu irgendeinem Platz, ich meine, dieser arme Hussein, rahimahullah ta'ala, Hussein radwanallah alayhi, Kopf von Hussein gibt es in Ägypten und Syrien und Jemen und Türkei und Pakistan. Ich meine, wie viele Köpfe hat Hussein gehabt? 5? والله العظيم Oh, der Copyright, ich meine, überall gibt es. Es gibt heute 40 Gräber von Yunus alayhi salam. Vom Propheten Yunus gibt es 40 Plätze, die sind die Gräber von Yunus. Von Prophet Yahya gibt es 5 Stellen. Das Schönste ist, Aisha, radhiyallahu anha, wurde, und die Frauen von Propheten, die wurden alle wo? Die wurden alle in Medina begraben. In Damaskus gibt es von Frauen des Propheten Gräber. Wie? Wie? Weil einige Leute nach Damaskus, wir haben so viele Schia, die kommen zu uns, pro Jahr 5, 6 Millionen. Dann haben die Leute das als Gewinn gesehen. Die haben so um manche Gräber. Einer hat mir erzählt, der hat gesagt, wir haben mit Ahl al-Bayt weder zu tun, was anderes. Wir haben das Grab von einem Großvater von uns. Wir haben um dieses Grab was gebaut und wir haben geschrieben, Grab von dem so Person von Ahl al-Bayt. Der sagt, wir sind reich geworden jetzt. Die kommen, die zahlen Geld und so weiter. Deshalb, das ist ein Missbrauch der Religion. Das ist aufs Nutzen von Muslimen. Die lachen die Muslime aus, die lügen über die Muslime. Sollen wir aufpassen. Man darf die Gräber besuchen, kein Problem. Der Prophet sallam sagte, Ala inni kuntu qad nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-maut. Man besucht die Gräber, damit man an Sterben denkt. Man besucht die Gräber, damit man an Akhira denkt. Man besucht nicht die Gräber, damit man Geld zahlt. Man besucht nicht die Gräber, damit man dort betet. Als kleines Kind, ich war mit meiner Mutter. Wir waren in der Türkei. Wir waren bei Sultan Sheikh Mus. Da gab es dort so ein Grab mit einer, oder Sultan Ahmed, ich weiß nicht genau. Aber es gab so eine grüne Kuppel. Und da gab es so ein Fenster. Fenster mit Eisen. Und da sollst du dort, die haben grüne, wie Fäden, Stoff ein bisschen. Du machst das auf und wenn du das bindest, dann musst du an den Scheich, musst du deine Bitten äußern. Die bringen dir bei, dass du, anstatt dass du sagst, ja Allah, du sagst, oh Sheikh. Allah sagt im Koran, sagt, oh Leute, bittet die Leute, oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bittet Allah. Hat Allah gesagt, sagt, ja Ali, ja Hussein, ja Abdul Qadir, ja Jilani, ja Badawi, oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, fragt Allah, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Wenn ihr bittet, dann bittet ihr Allah subhanahu wa ta'ala und nicht die anderen. Aber unsere Religion wird heute missbraucht. Unsere Religion wird durch den Islam werden manche Leute ausgenutzt. Arme Leute, unwissende Menschen, die sehen manche Leute, die ihnen sowas erzählen und dann glauben sie, obwohl das nicht unser Thema ist, aber ich denke, das hat mit diesem Thema zu tun. Weil einige Leute heutzutage wissen nicht, was die richtige Religion ist, was die wahre Religion ist. Und wir wissen, dass unsere Religion Religion des Beweises ist. Das heißt, du musst, wenn du was über Islam sprichst, dann musst du belegen, dann musst du beweisen können. Und nicht irgendwann, wenn jeder was erzählt, dann glauben die Leute alles, was erzählt wird. Und das ist Katastrophe, was wir in den muslimischen Ländern heute haben. In Marokko, barakallahu fikum, gibt es einen Mann, der hat Al-Hajj al-Asghar gemacht. Wisst ihr, was Al-Hajj al-Asghar ist? Weil hier, das kam hier, kleine Pilgerfahrt. Da habe ich mich daran erinnert. Sowieso die Übersetzung von dieser Riyad Salihin von Bavaria Verlag ist nicht gut. Auf jeden Fall, der hat Al-Hajj al-Asghar gemacht, Hajj al-Fuqara, nennen sie das. Der hat ein Grab von irgend von einer Person geholt und der hat für die Leute wie Al-Ka'ba dort auf das Grab gestellt. Übrigens, die machen das auch in Karbala und Najaf. Die stellen zu 40 Tagen von Al-Hussein, die stellen dort Ka'ba. Ich habe die Bilder hier, wenn ihr das sehen wollt. Auf jeden Fall, Barakallahu Fikum, der hat Ka'aba dort gemacht für die Leute Daneben hat er zwei Hügel gemacht, er hat gesagt Safa und Marwa, und er hat dort einen Brunnen, das ist Zemzem, und die Leute gehen, die machen Tawaf um das Grab. Der sagt, dieser Hajj ist für die Leute, die kein Geld haben. Die Leute, die Geld haben, die machen Hajj in Mekka. Aber wenn du kein Geld hast, dann machst du Hajj bei ihm. Und der kassiert von den Leuten, und die Leute machen das, und die sind froh. Das Problem ist, barakallahu fikum, dass einige Leute Bid'a machen, Haram machen, und die machen etwas, was nicht von unserer Religion ist, und die sind damit zufrieden. Und wenn du ihm sagst, ach, diese Leute, die lachen dich aus, das ist nicht der Islam, der sagt, ach, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Unsere Väter haben das immer gemacht, und wieso sagst du uns sowas? Übrigens im Koran steht, wenn man ihnen sagt, kommt zum Buch Allah, folgt, was Allah herabgesandt hat, sagen nein, wir haben unsere Väter so gesehen und wir bleiben so. Du hast keine Ahnung. Ja, wenn deine Väter Schirk begangen haben, dann musst du auch Schirk begehen. Will Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb aufpassen, Jazakumullah khair, barakallahu fikum, vor solchen Themen, weil die Lage heute, meine, wenn du was sagst, dann bist du sofort Wahhabit. Wahhabit. Du sagst ihnen, Allah sagt, der Prophet sagt, du bist Wahhabi. Gibt es Wahhabi? Wenn es Al-Mahdi in Samarra gibt, dann gibt es auch Wahhabi. Das sind die Sachen. Beide sind Märchen. Beide sind Märchen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, barakallahu fikum, man muss heutzutage aufpassen. Das geht um Islam. Das geht am Ende um Paradies und Hölle. Das geht am Ende um Paradies und Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns befragen nach unseren Taten, nach unseren Handlungen in diesem Leben. Du kannst nicht kommen und sagen, ja, ich habe so gehört. Oder ich habe jemanden so gesehen. Das ist nicht genug im Islam. Das ist nicht genug im Islam. So gesehen, so gehört, das geht nicht. Es kann sein, dass derjenige, der dir was erzählt hat, nicht die Wahrheit erzählt hat. Genau was heute passiert von manchen Leuten. Die erzählen dir Märchen, Märchen. Märchen werden erzählt und die sagen, ja, das ist deine Religion. Und einige Leute, die sind unwissend, die glauben sowas und die fallen in solchen Fällen. Und das geht, ich habe euch einmal erzählt von dieser, wie ist der? Von dieser, wo er gesagt hat, Allahu Akbar, Hazrat. Von Hazrat habe ich euch erzählt? Nicht? Subhanallah, das ist Deutschland bekannt. Und bei uns in Leipzig kennt ihr die Geschichte von Hazrat nicht? Hazrat war sozusagen von diesen Sufisten, der lebte an der Grenze zwischen Syrien und Türkei. Und der Sohn von seinem Diener erzählt mir. Der Sohn von seinem Diener. Sein Vater war sozusagen wie Bodyguard von Hazrat. Dieser Vater hat einmal, dieser Mann hat geträumt, dass er zu Hazrat geht und dass er bei ihm arbeitet, wie Sklave. Der war bei ihm dort. Er hat ihm gesagt, ich will bei dir arbeiten. Aber natürlich, der darf nicht sofort mit dem Sheikh sein. Der hat gewartet, gewartet. Nach ein paar Jahren könnte er sozusagen, der ist der Haupt, die nennen das der Geheimnisträger von dem Sheikh. Der ist Geheimnisträger geworden und sein Personal, sozusagen persönlichen Bodyguard und persönlicher Vertrauter. Er hat gesagt, eines Tages haben wir was geschlachtet. Und es gab Sturm. Und in der Nacht habe ich gemerkt, auf einmal, dass jemand eine Kerze oder wie heißt das, diese Kerosinlampe angezündet hat und dann kam in die Scheune, wo wir geschlachtet haben. Ich habe geguckt, ich habe diesen Hazrat gesehen, der Sheikh, der große Sheikh. Er hat gesagt, ich habe das angeschaut. Ich habe gesagt, was will er dort in Scheune machen? Er hat gesagt, ich habe geguckt, ich habe Angst um ihn gehabt. Ich habe geguckt, ich habe diesen Hazrat gesehen. Er hat von Dermen, von den Gedärmen, vom Darm, von diesem Schaf oder Kuh, er hat zwei Stücke geschnitten, Er hat ein Gummiband geholt und er hat das hier getan und er hat das voll mit Wasser getan und Gummiband da. Gummiband hier, Gummiband hier, voll Wasser und hier voll Wasser. Hascha, was macht der Allahu Akbar? Ja, gesagt, dann kam Frühgebet und wir haben alle bei Frühgebet gebetet. Allahu Akbar, der hat die erste Raka gemacht, die zweite Raka. Dann beim letzten Sujud, bei Frühgebet, hat er lang gemacht, sehr lang, lang. Und auf einmal sagte er, Allahu Akbar! Und Wasser kommt auf alle Leute. Tropfen vom Wasser. Tahiyatulillah, Salam alaikum, Salam alaikum. Die Leute gingen zu ihm alle. Und die haben seine Hände und seine Füße geküsst. Sheikh, erzähl uns, was los ist. Der sagt, nein, Karama, erzählt man nicht. Sheikh, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Der hat gesagt, schaut mal, während wir gebetet haben, habe ich einen Hilferuf, SOS, ja, 112, habe ich einen Hilferuf bekommen vom Schwarzen Meer. Es gab dort ein Schiff, er könnte sinken und die Leute haben gesagt, Hazrat, Hilfe! Dann habe ich Schiff von unten genommen und nach oben gehalten. Und als ich das gemacht habe, dann habt ihr ein bisschen Wasser bekommen. Der Mann hat das gesehen, doch. Der kam zu ihm, der hat gesagt, ich habe dich heute früh gesehen. Der hat ihm gesagt, wenn du ein Wort sagst, dann würde ich deinen Hals abschneiden. Der ist geflohen von dem Gebiet und der ist nach Syrien gekommen. Und ich habe seinen Sohn getroffen, der hat mir das erzählt, was sein Vater erlebt hat und warum er das Gebiet verlassen hat und er ist geflohen. Und er hat sich die ganze Zeit versteckt und sie haben den Familiennamen geändert. Das ist nicht nur ein Beispiel und zwei und drei. Wir erzählen in ihren Büchern, wal'iyadu billah, dass ein Sheikh einem gesagt hat, wenn du mein Murid bedeutet mein Anhänger, werden willst, dann musst du alles tun, was ich dir sage. Und du darfst nicht Allah um Hilfe bitten. Erstmal mich. Der hat gesagt, okay. Oder? Der hat gesagt, ich weiß, was du machst. Ne? Ich weiß. Der hat gesagt, und die gingen ins Meer. Die gingen ins Meer. Harry Potter Geschichten, ich meine Märchen. Das ist. Die gingen durch das Meer, bis das Wasser bei ihm hier bis Mund kam. Der Mann hat Angst bekommen. Der Shaitan kam zum Mann. Pass auf, der Shaitan Iblis kam zum Mann, der hat gesagt, such Hilfe bei Allah. Sag, oh Allah, helf mir. Der Sheikh hat ihm gesagt, du wolltest Suche bei Allah suchen? Hilfe bei Allah suchen? Der Sheikh, wie hast du gewusst? Der hat ihm gesagt, ich weiß, was du im Herzen hast. Der hat gesagt, Sheikh, verzeih mir. Und die sind durch das Meer, bis das Wasser über sie war und so. Ich meine, wenn Muslime sowas glauben, dann a'udhu billah. Dann warum kritisieren wir die Christen, wenn sie sagen, Vater, Sohn, Heiliger Geist? La hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.